Du fragst mich, ob alles einmal besser wird. Ich sage nein. Du fragst, ob ich mir sicher bin. Ich sage, du bist allein. Ich habe keinen Respekt, weder vor anderen noch vor mir selbst. Ich warte auf den Tod. Doch selbst davor habe ich keinen Respekt. Ich verabscheue das Leben und zeige ihm keinen Respekt. Niemals bringe ich einer Person Respekt entgegen, allerhöchstens Desinteresse. Einer einzigen Person kann ich Liebe entgegenbringen. Mehr brauche ich nicht für mein Leben. Es ist ein tödliches Spiel, mit seinem Leben zu spielen. Aber es macht Spaß. Und es verkürzt vielleicht auch die Wartezeit im Warteraum Leben. Es kann nur besser werden, es kann nur besser werden. Es wird sich gut anfühlen zu sterben. Es wird ein Fest sein zu sterben. Wie ich mich darauf freue, endlich tot wiedergeboren zu werden. In der Ruhe werde ich dann sein. Und ich weiß, dort bin ich nicht allein. Dort bin ich nicht allein. Dir möchte ich schenken, was ich niemand anderem vermochte zu geben. Ich möchte nicht länger nachdenken und dir nun meine Liebe gestehen. Die Person, der ich Respekt zollen möchte, bist du. Die Person, mit der ich verbringen will meine Nächte, bist du. Nur du. Ich